Eins ist wichtig, mein kleiner Liebling. Wenn du überhaupt etwas tust, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Lass du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Nein, etwas tiefer, da ist richtig.